Majestätisch thront Mao Zedong über seinem Volk. Mit einer Schriftrolle in der Hand blickt er runter auf den riesigen Mao Zedong-Platz. Die Bronzestatue von Chinas Revolutionsführer ist ca. 6 Meter groß. Touristen, Schulklassen, alle sind sie nach Shaoshan in die zentralchinesische Provinz Hunan gereist, um Mao in seinem Geburtsort die Ehre zu erweisen. Wer einen Blumenkranz vor dem Mao-Denkmal niederlegt, der hört irgendwann seinen Namen über Lautsprecher. Fa Hung Zhang ist umgeben von rund 30 Kindern, die alle gelbe T-Shirts und rote Halstücher tragen. Zhang ist Lehrer einer Schulklasse aus der Provinz Xinjiang. Sie sind rund 2000 Kilometer gereist. Lehrer Zhang läuft der Schweiß übers Gesicht. Ein Sommercamp zur patriotischen Revolutionserziehung bei 36 Grad Celsius und fast 90% Luftfeuchtigkeit. Wir sind hier, um Mao zu ehren und dem großen Vorsitzenden unsere Achtung zu erweisen. Wir wollen den Kindern etwas über Maos Leben und seinen revolutionären Geist beibringen. Mao steht für Patriotismus und Kampfgeist. Die jungen Leute heute, unsere Schüler aus der Mittelschule, die wissen wenig über Mao. Wir bringen sie hierher, damit sie mehr über Mao lernen. Der Ort Shaoshan ist eine gigantische Kultstätte für Genosse Mao. Mehrere monumentale Museumsgebäude zeigen fast 10.000 Exponate über Leben und Werk des chinesischen Revolutionsführers und Staatsgründers. Maos Badehose, Maos Zahnbürste, Maos Pyjama. Angeblich hat er seinen Schlafanzug länger als 20 Jahre getragen und immer wieder nähen lassen. Zahnpasta soll er abgelehnt haben, weil sich sein Volk überwiegend keine leisten konnte. Mao als bescheidener und selbstloser Führer, so wird er hier präsentiert. Die Museumsführerin Peng Yitong führt die vielen Touristen durch die Ausstellung. Unsere Ausstellungen zeigen historische Tatsachen. Die Ausstellungsstücke sind alles originale Exponate. Wir präsentieren sie den Besuchern, um sie über die wahre Geschichte zu informieren. Wer zu uns kommt, erhält viele Details aus Maos Leben. Details aus dem Alltag. Eine Hälfte von Maos Bett war immer voll Bücher. Stets hat er bis spät in die Nacht gelesen. Eine kritische Aufarbeitung der Geschichte sucht man hier aber vergebens. Der große Sprung nach vorn, die Kulturrevolution, die politischen Kampagnen Maos, die Millionen Menschen Tod, Leid und Elend gebracht haben, werden in der größten Mao-Ausstellung Chinas ignoriert. Es geht um was anderes, sagt Zhao Peng, ein junger Museumsmitarbeiter. Das spielt nur am Rande eine Rolle. Wir streifen diese Themen, aber unsere Ausstellung ist im Wesentlichen eine Ausstellung über Maos Errungenschaften. Wir setzen den Schwerpunkt auf seine Erfolge. Maos Geburtsort Shaoshan ist ein erzieherisches Gesamtkonzept. Und dazu gehört auch das Mao Jia Fan Yan, übersetzt Maos Familienrestaurant. Geführt von einer 87-jährigen Frau, die alle nur Madame Tang nennen. Sie ist eine ehemalige Nachbarin Maos und lässt es sich auch an diesem Abend nicht nehmen, ihre Gäste zum Essen persönlich zu begrüßen. Mit Mikrofon steht sie vor einer goldenen Büste Maos. An der Wand ein großformatiges Foto aus dem Jahr 1959. Auf dem Foto sei sie diejenige, die das Baby auf dem Arm hält. Die Frau neben Mao Zedong, erzählt sie den Gästen. Madame Tang trägt ein kurzes Kleid, auf dem bunte Vögel zu sehen sind. Ihre grauen Haare sind akkurat frisiert. Und sie wirbelt mit ihrem Stock in der Luft herum, wenn sie etwas besonders betonen will. Wir leben hier seit 6 Generationen. Als Mao geboren wurde, war meine Großmutter seine Hebamme. Nach der Geburt hat sie geholfen, ihn zu pflegen. 1959 ist Mao das erste Mal nach Shaoshan zurückgekehrt. 33 Jahre, nachdem er seinen Heimatort verlassen hatte. Er kam damals nachts an und ist gleich morgens zum Grab seiner Mutter. Danach kam er zu uns nach Hause. Madame Tang hat 1987 ihr erstes Restaurant in Shaoshan eröffnet und hat das Konzept danach in viele andere Städte gebracht. Heute gibt es unter dem Namen Mao Jia Fan Yan mehr als 300 Restaurants in ganz China. Ich möchte Maos Gäste so gut wie möglich behandeln. Die Touristen in Shaoshan lieben den Geschmack unserer Gerichte. Ich habe das Restaurant nicht des Geldes wegen eröffnet, sondern um den Leuten zu dienen, wie Mao. Das war mein Antrieb. Ich wollte Mao und der Partei danken. Ohne sie würde ich mein Leben heute so nicht haben. Ein Leben, das es zumindest finanziell gut mit ihr gemeint hat. Madame Tang ist mit der Idee, die Leib- und Hausgerichte Mao Zedongs zu servieren, reich geworden. Auf der Karte stehen rot geschmorter Schweinebauch, stinkender Tofu, scharf gedünsteter Fischkopf und frittierte Auberginen mit grünen Bohnen. Mao wäre das Wasser im Munde zusammengelaufen, sagt Madame Tang. Alle unsere Gerichte hat Mao auch zu Hause gegessen. Ich wollte seine Lieblingsgerichte in der ganzen Welt bekannt machen. Mao hat die vier Geschmacksrichtungen sauer, süß, bitter und scharf geliebt. Mao war einmalig. Ich werde ihn mein Leben nicht vergessen und vermisse ihn sehr. Im Restaurant von Madame Tang hängt ein großer Fernseher an der Wand, auf dem alte Revolutionslieder flimmern. Mao Zedongs Gedanken sind wie die Sonne, die immer scheint. So heißt es in dem Song, wenn wir die Meere durchqueren, dann verlassen wir uns auf den Steuermann. Eine Hymne auf Mao Zedong. Ein Klassiker des revolutionären und patriotischen Liedgutes in China. Die Kommunistische Partei Chinas hat sich Anfang der 80er Jahre offiziell zur Politik Mao Zedongs geäußert. Die sei zu 7 Teilen gut und zu 3 Teilen schlecht gewesen, so die Formel von damals. Eine Debatte über Maos Verfolgungskampagnen, seine politischen Verbrechen und die Millionen Opfer sind aber auch heute in China tabu. Die politischen Eliten verteidigen Mao als glorreichen Staatsgründer. Und es gibt sogar die, die sich mehr Mao in der heutigen Politik wünschen. Anti-westliche und antikapitalistische Ideologen am linken Rand von Partei und Gesellschaft. Der 60-jährige Publizist und Kommentator Sima Nan aus Peking gehört zu den bekannten Vertretern der Neo-Maoisten. Natürlich. Auf jeden Fall sollten wir mehr Elemente von Mao in der heutigen Politik haben. Der Vorsitzende Mao hat uns Fairness, Gerechtigkeit, Werte und Einigkeit gebracht. Ich wünschte mir auch heute, je mehr davon, desto besser. Um Mao Zedong zum 40. Todestag zu ehren, hat Sima Nan für sich und seine Begleiter den sogenannten Langen Marsch durch insgesamt 11 Provinzen organisiert. Der lange Marsch von 1934-35 gilt als zentraler Heldenmythos der Kommunistischen Partei Chinas. Mit der Neuauflage will Sima Nan an Maos Politik erinnern, die er für uneingeschränkt gut hält. Das wichtigste Vermächtnis des Vorsitzenden Mao ist, dass er das Schicksal der chinesischen Nation verändert hat. Bevor Mao auf die Bühne trat, war China wie ein Haufen loser Sandkörner. So schwach, dass wir von anderen Nationen nur umhergeschubst wurden. Mao hat das geändert. Er hat das Volk vereint. Seitdem sind wir eine aufstrebende Nation. Keiner traut sich mehr, uns herumzuschubsen. Eine Formulierung, die man immer wieder in China hört. Mao als Gründervater der Volksrepublik, der die Chinesen aus einer jahrhundertelangen Phase des Elends herausgeführt hat. Aber die Neo-Maoisten verehren Mao fast wie einen Gott. Sie trommeln nostalgisch für eine Zeit, in dem das kommunistische China angeblich noch gut und rein war. Viele Dinge, die wir am heutigen Leben hassen, gab es zu Maos Zeiten nicht. Es gab Zeiten, in denen Maos Gedanken beiseite geschoben und vernachlässigt wurden. Sie waren keine Leitideen mehr für unser Land. Im Zuge der Politik der Öffnung, der Reformen und der Marktwirtschaft dachten einige, Maos Ideen sind Vergangenheit. Aber seit Partei- und Staatschef Xi Jinping im Amt ist, werden Maos Gedanken wieder mehr betont. Sie haben wieder den Status einer Leitidee. Die viele Korruption, die wachsende Ungleichheit in China, für die Neo-Maoisten sind das Folgen einer Politik, die sich dem Kapitalismus angebiedert und Mao verraten hat. und der Populismus der Neomaoisten wird stärker, kritisiert die bekannte Schriftstellerin und Dissidentin Dai Qing. Sie lebt am Rande von Peking und wird von den chinesischen Sicherheitsbehörden streng überwacht. Wir reden in China von den Mao-Linken. Das umfasst die Mao-Verehrer genauso wie die Menschen am linken politischen Rand der Gesellschaft. Seitdem Xi Jinping Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas ist, hat die Macht der Mao-Linken zugenommen. Sie ist riesig geworden. Die Mao-Linken erleben einen Aufschwung in China. Die Mao-Linken oder Neo-Maoisten betreiben einen ideologischen Mao-Kult. Und der ergänzt den eher unpolitischen Alltagskult um Mao Zedong, den es seit Jahrzehnten gibt. Mao-Porträts zieren in China Schaufenster und Kioske. Taxifahrer hängen sich kleine Mao-Bilder wie einen Schutzengel an den Rückspiegel ihres Autos. Der Mythos Mao ist allgegenwärtig. Kritik daran ist von der Führung in Peking unerwünscht, sagt Dissidentin Dai Qing. Es hat bislang keine sorgfältige und gründliche Aufarbeitung dessen gegeben, was Mao als Revolutionär und als Staatsführer alles angerichtet hat. Richtige oder gute Sachen genauso wie falsche Dinge oder sogar Verbrechen. Ich meine eine Aufarbeitung, wie es sie zum Beispiel in Deutschland gegeben hat. Mao wird immer noch als großer Führer oder sogar Gott angesehen. Das System, das Mao erschaffen hat, lebt in China weiter. Seine Kameraden waren und sind immer noch die Partei und die Menschen an den Schaltstellen der Macht in China. Und diese Situation haben wir auch heute noch. Die Kommunistische Partei gibt zwar Fehler zu, will aber nicht, dass die Menschen über die dunklen Kapitel der Mao-Zeit reden. Die Partei ist besorgt über den Ruf Maos und tut alles, um ihn zu verteidigen. Auch weil Maos Revolution der heutigen Parteiführung die Legitimation zur Alleinherrschaft verschafft hat. Eine Kultstätte wie Maos Geburtsort Shaoshan passt da gut ins Konzept, sagt Kritikerin Dai Qing. Die Menschen in Shaoshan müssen auf Mao Zedong stolz sein. Keiner dort hat ein kritisches Bewusstsein. Chinas großer Sprung nach vorn oder die Kulturrevolution, das wird nicht einmal erwähnt, obwohl eigentlich jeder weiß, dass das riesige Katastrophen waren. Es geht nur um triviale Dinge, wo er gelebt hat oder wer seine Mutter war. Das hat viel mit der chinesischen Tradition zu tun. In China gibt es einen sehr speziellen und traditionellen Respekt für die Vorfahren. Der Ort Shaoshan inmitten der grünen, dicht bewachsenen Hügel von Hunan dient als Basis für die patriotische Erziehung in China. Der Mythos Mao Zedong lebt hier weiter. Er wird gehegt und gepflegt. Vorm Geburtshaus von Mao drängen sich Touristengruppen entlang, mit Führern, die ein buntes Fähnchen in der Hand tragen. Das Haus liegt wenige Minuten fußläufig vom Mao Zedong-Platz. Ein Lehmgebäude, in dem Mao 1893 als Sohn reicher Bauern geboren wurde. Die Originalmöbel von damals, Fotos von Maos Familie und ein Stall, der sich ans Haus anschließt. Zwei Schülerinnen aus Hunans Hauptstadt Changsha sind ebenfalls für ein Sommercamp in Shaoshan. Ja, wir kennen Mao. Er war ein großer Führer und hier ist sein Heimatdorf. Er hat gerne rot geschmorten Schweinebauch und stinkenden Tofu gegessen. Er war der große Vorsitzende unseres Landes. Wir respektieren ihn alle. Aber viel weiß ich nicht über ihn. Seit wenigen Jahren hat Shaoshan ein riesiges Open-Air-Theater. Abend für Abend wird hier das Stück Mao Zedong erscheint in China aufgeführt. Es erzählt die Geschichte des jungen Revolutionärs Mao, der die Chinesen aus der Demütigung herausführt, das Land befreit und schließlich 1949 die Volksrepublik China ausruft. Martialisches, nationalistisches Action-Theater mit mehr als 100 Schauspielern und reihenweise Spezialeffekte. Als unser Führer hat Mao alle aus einer dunklen Zeit in eine neue Ära geleitet. Das kann keiner bestreiten oder einfach so abtun. Das kann weder diskutiert und schon gar nicht verneint werden. Auch wenn Mao einige Probleme hatte. Aber die Kommunistische Partei hat sich da bereits zu geäußert. Li Hongjuan von der Stadtverwaltung Shaoshan schaut zufrieden in den Abendhimmel. Auch heute ist das Theater wieder gut gefüllt. Vorhang auf für eine weitere Episode in patriotischer Revolutionserziehung. 40 Jahre nach seinem Tod fungiert Mao weiter als geistiger Führer einer ganzen Nation. Für viele Chinesen erfüllt er die Sehnsucht nach einer Art Gott. Kritik an Mao bleibt unerwünscht und findet öffentlich nicht statt. Weil Mao Zedong auch Vater der Einparteiendiktatur in China ist, wird daran auch so schnell keiner rütteln.